1. Mein Herz erzittert bei diesem Gedanken und scheint fast aus seiner gewohnten Stelle in meiner Brust zu springen. 2. Hort doch aufmerksam auf das Grollen seiner Stimme und auf das Gewaltedrauschen, das direkt aus seinem Mundhervor zugehen scheint. 3. Alas sein Blitz unter dem gesamten Himmel los und sendet sein Licht bis und die äußersten Rande der Erde. 4. Darauf folgt das Brüllen des Donners, mit dem sein majestatisch Stimme erhebt, wobei die Blitz nicht zurückholt, waren sein Donner erschult. 5. Gott donnert auf wunderbar weiser mit seiner Stimme und Volbringt debi so groß taten, das war mit unserem Verstand nicht erfassen können. 6. Befiehlt dem Schnee, auf die Erde zu fallen und ebenso weist den Regen gussen und den gewaltigen Wassermassen ihren Weg. 7. Bringt die Aktivitäten aller Menschen zum Stillstand, damit jeder einzeln die Gelegenheit erholt, sein Wirken und sein Markt anzuerkennen. 8. Sogar die wilden Tier sehen sich in ihr Verstek Zurück und suchen Schutz in ihren Holen, waren das Unwetter tot. 9. Aus den Verborgenen Kammern des Südens bricht der Sturm hervor, waren die Eisige Kälte von den Winden des Nordens herbeigebracht word. 10. Durch den Horch Gottesinstet eis, wo durch die Way 10 Wasserflaschen fest werden und ihr Bewegungsfreiheit verlieren. 11. Belart die Dichten Wolken mit Fugtigkeit und las sein Lugtenden Wuckenmassen weit über den Himmel sehen. 12. Dies Wolken bewegen sich nach seinem Plan in El Richtungen im Genor das Orsu Führen, was ihnen für die Bewohnter der Befehlt. 13. Alas das Wetter in Tweeder als Straf für das Land oder als Ausdruck seiner Neid und Gutzer Richtigen sieht eintreffen. 14. Hör mir zu, Hiob, bleib einen Moment stehen und betracht in Ruhe die wunderbaren Werk, die Gott in der Natur vollbringt. 15. Verstehst du wirklich, wie Gott den Naturkraften ihr Befehl erteilt und wie das Licht in seinen Wolken zum Leuchten bringt. 16. Begreifst du das physikalisch Gleichgewicht der schwebenden Wolken, die ein Wunder dessen sind, der über Wolken einzig verfügt? 17. Wie kannst du das verstehen, wenn schon dein Kleider heiß werden, so bald die Erde unter dem warmen Sudwind zur Ruhe kommt? 18. Kannst du etwa gemeinsam mit in den weiten Himmel ausspannen, der so fest und glänzend wie ein gegossener Metallspiegel ist? 19. Lehr uns doch, was war einem so mächtigen Wiesen Sagen Sultan, den wir sind aufgrund unserer geistigen Dunkelheit unfähig, Argumente vorzubringen. 20. Sollte ihm etwa gemeldet werden, das ICH zu sprechen beabsichtigt, oder word ein Mensch tat sachlich fordern, vernichtet zu werden. 21. Manchmal kann man das helle Licht der Sonne nicht sehen, weil es von Wolken verdeckt wird, bis ein Wind aufkommt und den Himmel wieder reinigt. 22. Aus dem Norden erscheint ein goldener Glanz, doch die Majestät, die Gott umgibt, ist weitaus furchtein flossender und beindruckender. 23. Den Allmächtigen können wir in seiner Gross nicht erreichen, besitzt unermesslich Macht, doch verletzt niemals das Recht oder die Gerechtigkeit. 24. Aus diesem Grund begegnen im Dimension mit erfurcht, waren der Diogenigen, die sich selbst für weiße halten, nicht beachtet.